immer noch fühlen, bis ich durch mein Herz frisst. Was hast du all diese Jahre gemacht? Hast du nur einmal an mich gedacht? Hätte ich mir einmal nur ein Herz gefasst, anstatt mich für das Warten selbst gehasst. Dreht sich, das glaube ich nicht. Nichts zwischen uns ändert sich. Nichts passiert, keine Verzweiflung, kein Zweifel. Keine Sorge über Gott oder Teufel. All die Jahre, während die anderen ihre Häuser gebaut haben. All die Jahre, während die anderen die und ihre Kinder großgezogen haben, saß ich hier und habe nur mehr Weichen an dich gedacht, nur an dich. Beine saß auf meinem Weg und putzte jeden Tag das Kleid und das solche Paar Schuhe. Eines Tages fragte ich, warum er das tue. Solange ich sie putze, vermisse ich nichts. Jeder Gedanke, den ich dachte, war umsonst gedacht. Nur der Phantomschmerz hat mich umgebracht. Das heißt, Zeit heilt die Wunden, aber ich hab keine Zeit. Richtige Zeit, richtiger Ort, richtiger Blick und ein Bett. Stattdessen fraßen sich die Geister fett. Das hab ich. All die Jahre. Während die anderen ihre Häuser gebaut haben. All die Jahre, während die anderen ihre, das hab ich Kinder großgezogen. Am Abend saß ich hier und habe nur an dich gedacht. All die Jahre, während die anderen ihre Häuser gebaut haben, das hab ich immer. All die Jahre, während die anderen ihre Kids hab ich immer großgezogen gewollt. Wir haben saß ich hier. All die Jahre, während die anderen ihre Stammbäume gegründet haben, saß ich hier und habe nur darüber nachgedacht, was ich möglicherweise tue.